So, ja, herzlich willkommen jetzt hier heute bei der Talentchor-Probe. Wen haben wir als erstes dabei? Was ist das? Es ist eine Frau. Nein, ist Herr. Ja. Ich kann seine eigene Schrift nicht mehr. Ja, Herr, ja. Ja, dann legen Sie doch einfach mal los. Der Name ist ja so wichtig auch nicht. Bitteschön. weit hinter mir. Hektische Bewegungen vermeide ich, gekonnt bei einem kühlen Bier. Doch wenn die Sonne untergeht, hört man, wie der Boden mir Arbeit? Nein! Wollt ihr regen? Nein! Wollt ihr allein sein? Nein! Was wollt ihr denn? Wir wollen Party feiern, Wein und ein Bier. Ein paar geile Tage wollen wir. Wir sind jung und leben in den Tag hinein. Und bei Nacht suchen wir die Freiheit. Wollt ihr Arbeit? Nein! Wollt ihr Regen? Nein! Wollt ihr allein sein? Nein! Was wollt ihr denn? Wir wollen Party, Palmen, Wein und Bier. Ein paar geile Tage wollen wir. So müssen alle sein, denn dann kann die Fiesta endlich steigen. Tauchen dieses zuckersüße Leben ein und dann lass dich einfach darin treiben. Wollt ihr Arbeit? Nein! Wollt ihr Regen? Nein! Wollt ihr allein sein? Nein! Was wollt ihr denn? Wir wollen Party feiern, Wein und ein paar geile Tage wollen wir. Party, Palmen, Wein und Bier. Ja, das wollen wir. Wir wollen Party, Palmen, Wein und Bier. Ein paar geile Tage wollen wir. Party, Palmen, take the R&B from the rhythm and blues, the 50s style and the dancing shoes. A little bit of soul, a little bit of roll, four on the floor and we're ready to go. We call it Mojive. We call it Mojive. We call it Mojive. We call it Mojive. Take the hip-hop sound and you shuffle it around. A techno beat, but you make it sound sweet. A little bit of house, a little bit of swing. Four on the floor and you're doing your thing. We call it Mojive. We call it Mojive. Chance to dance with dynamite. Are you ready to my life is empty. You bring back joy to me. Destiny that we gonna be together. It's gonna last forever. Stay together. When I was thinking about love, I kept on searching for the right. Meinen Haufen Schrott, bringst dich zurück in meine Umgebung. Platz. I know less than zero. everyone you see. Only one can really make me stay. Sign from the sky said to me. I do.